auf seinen Gipfeln angestellt. So sage mir, warum denn dir besonders dieser Tag so teuer, so wert und heilig fällt. Und Nachteil und Verdruss, soll ich denn eines Weibes Willen in meinem Regiment erfüllen? Solo!